Etwa 20 Jahre später coverte eine radikale Band aus Detroit seinen Blues I'm Bad Like Jesse James. Bei den MC5, von ihnen ist nämlich die Rede, wurde daraus ein politisches Statement. I'm mad like Eldridge Cleaver. Ich bin wütend wie Eldridge Cleaver. Eldridge Cleaver war Ende der 60er Jahre einer der radikaleren Sprecher der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Nicht um Politik, sondern um zwei Spielarten von Liebe geht es in den nächsten beiden Songs von Musikern aus Detroit.